Erster liebt also Jahwe, euren Gott, und haltet immer seine Gebote, Regeln und Gesetze ein, die er euch gegeben hat. Zweiter erkennt heute die Erziehung und Führung Jahwes, eures Gottes, seine Größe, seine Macht und seine Stärke, denn ich spreche nicht zu euren Kindern, die das nicht erlebt und gesehen haben. Dritter erkennt seine Wunder und Taten, die er in Ägypten am Pharao, dem König von Ägypten, und in seinem ganzen Land vollbracht hat. Vierter erkennt, was er mit der ägyptischen Armee, ihren Pferden und Wagen gemacht hat, als Jahwe die Wasser des Schilfmeeres über sie fließen ließ und sie vernichtete, weil sie euch verfolgten. Fünfter erkennt auch, was er für euch in der Wüste getan hat, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Sechster erkennt auch, was er Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs, des Sohnes Rubens, angetan hat, als die Erde sich öffnete und sie mitten unter ganz Israel verschlang, zusammen mit ihren Familien und allem, was zu ihnen gehörte. Siebter, denn ihr habt mit eigenen Augen all die großen Taten gesehen, die Jahwe vollbracht hat. Achter, haltet also alle Gebote ein, die ich euch heute gebe, damit ihr stark seid und das Land einnehmen könnt, in das ihr jetzt zieht, um es zu besitzen. Neunter, und damit ihr lange in dem Land lebt, das Jahwe euren Vätern und ihren Nachkommen durch einen Eid versprochen hat, ein Land, in dem es viel Milch und Honig gibt. Zehnter, denn das Land, in das ihr zieht, um es zu besitzen, ist nicht wie Ägypten, aus dem ihr gekommen seid, wo ihr eure Felder wie einen Gemüsegarten mit Bewässerungsrädern bewässern musstet, nachdem ihr gesät hattet. Elfter, das Land, in das ihr zieht, um es zu besitzen, hat Berge und Täler, und es bekommt Wasser vom Regen, der vom Himmel fällt. Zwölfter, es ist ein Land, für das Jahwe, euer Gott, sorgt, denn Jahwe, euer Gott, achtet das ganze Jahr über darauf, vom Anfang bis zum Ende. Dreizehnter, wenn ihr meinen Geboten, die ich euch heute gebe, wirklich gehorcht, indem ihr Jahwe, euren Gott, liebt und ihm mit ganzem Herzen und ganzer Seele dient, vierzehnter, dann werde ich eurem Land zur richtigen Zeit Regen geben, sowohl den frühen als auch den späten Regen, damit ihr euer Getreide, euren Wein und euer Öl ernten könnt. Fünfzehnter, ich werde auch Gras auf euren Feldern für euer Vieh wachsen lassen, so dass ihr genug zu essen habt. Sechzehnter, passt gut auf, dass euer Herz nicht verführt wird und dass ihr keine anderen Götter verehrt und euch nicht vor ihnen niederwerft. Siebzehnter, sonst wird Jahwes Zorn gegen euch entbrennen, und er wird den Himmel verschließen, so dass kein Regen mehr fällt und der Boden nichts mehr hervorbringt. Dann werdet ihr schnell aus dem guten Land verschwinden, das Jahwe euch geben will. Achtzehnter, nehmt euch diese meine Worte zu Herzen. Bindet sie als Zeichen an eure Hand und tragt sie als Stirnbänder zwischen euren Augen. Neunzehnter, lehrt sie eure Kinder, indem ihr darüber sprecht, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt und wenn ihr aufsteht. Zwanzigster, schreibt sie auf die Türpfosten eures Hauses und auf eure Tore, 21. damit ihr und eure Kinder lange in dem Land lebt, das Jahwe euren Vätern mit einem Eid versprochen hat, solange der Himmel über der Erde ist. 22. Denn wenn ihr wirklich darauf achtet, alle diese Gebote zu erfüllen, die ich euch gebe, indem ihr Jahwe, euren Gott, liebt, immer auf seinen Wegen geht und ihm treu bleibt, 23. dann wird Jahwe alle diese Völker vor euch vertreiben, und ihr werdet dann Länder von Völkern erben, die größer und stärker sind als ihr. 24. Jeder Ort, den ihr betretet, wird euch gehören. Euer Gebiet wird sich von der Wüste bis zum Libanon und vom Fluss Euphrat bis zum westlichen Meer erstrecken. 25. Niemand wird euch widerstehen können. Jahwe, euer Gott, wird Furcht und Schrecken vor euch über das ganze Land bringen, das ihr betretet, wie er es euch versprochen hat. 26. Seht, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. 27. Den Segen, wenn ihr den Geboten Jahwes, eures Gottes, gehorcht, die ich euch heute gebe. 28. Aber den Fluch, wenn ihr den Geboten Jahwes, eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg abweicht, den ich euch heute zeige, um anderen Göttern zu folgen, die ihr vorher nicht kanntet. 29. Und wenn Jahwe, euer Gott, euch in das Land gebracht hat, in das ihr zieht, um es zu besitzen, dann sollt ihr den Segen auf den Berg Gerizim legen und den Fluch auf den Berg Ebal. 30. Diese Berge liegen, wie ihr wisst, jenseits des Jordan, westlich der Straße, wo die Sonne untergeht, im Land der Kanaaniter, die in der Araber wohnen, gegenüber von Gilgal, bei der Orakel Terebinte. 31. Denn ihr werdet den Jordan überqueren, um das Land zu besitzen, das Jahwe, euer Gott, euch geben will. Wenn ihr es dann eingenommen und euch dort niedergelassen habt, 32. sollt ihr darauf achten, alle Regeln und Gesetze einzuhalten, die ich euch heute gebe.